Ihr hört den Sunday-Service-Empfang in Hamburg beim Freien Sender. Kommt ihr dann auch zu hören als Austauschsendung. Bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz ist noch mit dabei und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Die zweite Stunde, hier gibt es wie immer die Konzerttipps für Hamburg, für die Clubs, für die Kaschem, für die ja, dunklen kleinen Räume, wo der Schweiß von den Dächern tropft, von den Decken tropft und ihr hoffentlich euch ordentlich die Ohren durchpusten lasst. Eben gerade hörten wir Darkness Falls, ein Duo aus Kopenhagen. Die spielen live am Dienstag, den 14.04. im kleinen Donner. Song gerade eben hieß Before the Light Takes Us von älteren Platte Alive in Us, vor, weiß nicht, gut zwei Jahren rausgekommen. Es gibt auch eine neue Platte von dieser Band, die ich aber leider nicht habe, aber ich schätze mal, musikalisch wird das dann relativ ähnlich klingen, wie das gerade eben gehörte. Dann ist Owen Pallett zu Gast auf Kampnagel, ebenfalls am Dienstag, den 14.04. vom letzten Album In Conflict, vor ja, gut einem Jahr erschienen, hören wir hier Owen Pallett mit The Riverbed. Thank you. Erwin Perlet kann vor allen Dingen ganz wundervoll Streichorchester arrangieren, wie man gerade eben hören konnte bei dem Song The Riverbed. Erwin Perlet spielt live am Dienstag, den 14. April auf Kampnagel. Am Mittwoch dann sind Calexico zu Gast, spielt in der Großen Freiheit 36. Die Band aus Tucson, Arizona, gab es bereits in der ersten Stunde hier zu hören, mit einem Track von ihrem neuesten Album. Und dann am Mittwoch sind Birdie Hunt in der Astra-Stube zu Gast. Die Band kommt aus Paris, hat gerade eben mit Shoplift eine Platte veröffentlicht. Das dürfte ihr Debütalbum sein. Und hier kommt ihr Song Snoopy. Gefühl, diese Musik irgendwie schon mal gehört zu haben. Klingt wie ziemlicher Mainstream-Pop, nicht unbedingt, aber schon nach Einheitsbrei. Aber ja, warum auch nicht? Morgens um 3 in die Disco ist die Welt noch in Ordnung, wenn solche Musik läuft. Das war ein Birdie Hunt aus Paris, der Song Snoopy von ihrem Album Shoplift, und die Band spielt live am Mittwoch in der Astra-Stube. Das ist der 15. April. Am Donnerstag ist der Großvater des Britpops zu Gast im Docks. Paul Weller spielt dort. Es gibt keine neue Platte von ihm. Ich denke mal, das wird sowieso voll werden. Ihr kennt ihn alle, muss ich auch nicht extra ankündigen. Stattdessen ein Konzert in der Prinzenbar gleich gegenüber. Dort spielt Karin Park, eine wie soll man sagen, Künstlerin, die eigentlich aus Schweden kommt, aber in Norwegen wohnt und die gerade mit Apocalypse Pop eine neue Platte veröffentlicht hat. Ihre fünfte Platte, glaube ich, ist das. Hier hören wir Karen Park mit ihrem Song Shine. Flashing lights, the sirens again. You've been on that high, and now you're coming down. Oh, we sail our ships, sometimes they collide. You just hold on tight. Noch ein bisschen Klavier zum Ausklang. Shine hörten wir von Karen Park, die ja Skandinavierin spielt in Hamburg und zwar am Donnerstag, den 16. April in der Prinzenbar. Am gleichen Tag spielen Saal 2 im Hafenklang. Saal 2, nicht dieser Club hier um die Ecke oder ja eher Café müsste man sagen, Kaschemme, sondern die Band um Jens Kraft und Gödicke Ilse haben nach 20 Jahren endlich ihre zweite Platte veröffentlicht. Ja, also tatsächlich eine Band, die es seit den 80ern gibt irgendwie. Und ja, live im Hafenklang zu sehen, hier kommt ein Song von ihnen, ein neuerer, guter Stoff. Guter Stoff. fremd, wie ich es mag. Wahrheitsliebend, grundsozial. Glaub mir, das ist guter Stoff. Musikalisch kompetent, niemals einen Trend verpennt. Selbstlos, reizend, attraktiv. Glaub mir, das ist immer wieder guter Stoff. Ja, der wird vielleicht ja auch verteilt bei diesem Live-Konzert von Saal 2. Die Band aus Hamburg spielt live am Donnerstag, den 16.04. im Hafenklang. Der Song gerade eben von ihrem neuen Album Was macht die Musik? Betitelt. Am Freitag, den 17. spielt Bernd Begemann solo und akustisch im Molotow. Schon 3000 Mal gehört, zumindest hier in der Sendung. Muss ich nicht nochmal extra ankündigen. Stattdessen im Übel und Gefährlich ein Tipp, und zwar Dan Mangan zusammen mit Blacksmith spielt dort. Ein Songwriter aus Nordamerika, der gleich mit Club Mates eine Platte veröffentlicht hat, die wir hier hören mit seinem Song Mouthpiece. A disengagement of the bubbles hypnotizing. Stay below until we cross, the beast is rising. We like to talk about the past. We like to talk about the past. We talk about the past like it's the strangest dream. We repeat the things we never dreamed we'd do. Understand that sometimes we almost dance with fuckery, but everybody's pissing in the well of our suffering. I wanna breathe in all the ashes books they tried to burn. Wanna feel the pages in my skin and understand the words. Castrate fiction, call it circumstance. They say our wanderings are dangerous. All she wants to do is dance. Dance. We'll puppet show, a theater of opinions, chorus of flack, theater of the pack. You can hear the shaky timbre, the voice is most alone. Yeah, it's easier to sing within the crowd. Those who pretend to believe hardest might actually begin to. The nature of the bliss, the warmth of ignorance gives into. Wanna breathe in all the ashes, books they tried to burn. I wanna taste resilience on my tongue, love beyond concern. Nein, Mouthpiece hörten wir von Dan Mangan mit seiner Band Blacksmith zusammen. Das Ganze live im Übel und Gefährlich. Am Freitag ist das. Das ist der 17.04. Und dann gibt es vor allen Dingen das Vorprogramm sehr zu empfehlen. Christabel and the Sea. Erstmal Musik von denen, dann ein bisschen mehr Hintergrund zur Band. Hier kommen sie mit ihrem Song Gardens. Look at us. Cristobal and the Sea hörten wir mit Gardens. Die Band hat im letzten Jahr, im Dezember, mit Peach Bells eine ganz, ganz tolle EP veröffentlicht. Und ja, man hört schon ganz, ganz viele Einflüsse raus. Vor allen Dingen ganz viele brasilianische Einflüsse, Tropicalia und so Geschichten. Wahrscheinlich ist dafür verantwortlich der Gitarrist. João Seixas heißt der, der kommt aus Portugal. Und ja, Brasilien, Portugal, da gibt es natürlich kulturelle Bezüge. Wahrscheinlich ist er derjenige, der diese Einflüsse mit reinbringt. Aus Spanien kommt Alejandro Romero, der ist am Bass und Gesang zu hören. Dann die Corsin Lea Seguin an Flöte und Gesang und aus England dann noch der Schlagzeuger Josh Oldershaw. Die Band ist in London ansässig, aber ja, sie klingen total brasilianisch, viel Bossa Nova Sound, viel Tropicalia, so ein bisschen Pop-Awareness auch noch mit dabei, wie man das kennt von Bands wie Osh Mutantis oder vielleicht auch von Animal Collective. Tolle Band, ihr könnt sie live sehen im Vorprogramm von Dan Mangan. Cristobal and the Sea spielen am Freitag im Übel und Gefährlich, also rechtzeitig da sein, damit ihr diese Band auch wirklich live sehen könnt. Hier kommen sie nochmal mit dem absoluten Obersong, Oberknaller, Disquiet. I know, even if it doesn't show, sometimes you feel alone. Song hieß Disquiet von Christabel and the Sea. Ganz, ganz großes Kino, wenn ihr mich fragt. Das Ganze von der Peach Bells EP. Mir hat die Band bisher noch nicht veröffentlicht, aber ich schätze mal, 2015 wird ihr Jahr werden. Ihr könnt die Band live erleben im Vorprogramm von Dan Mangan am Freitag, den 17.04. im Übel und Gefährlich, also rechtzeitig da sein, um Christabel and the Sea auch wirklich noch dann live zu sehen und nicht irgendwie dann ja traurig sein, wenn die schon vorbei sind. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, muss ich zugeben, und immer sehr, sehr ärgerlich, vor allem, wenn man gerade die Vorband sehen möchte. Am gleichen Tag im Knust spielen Egotronic, die Band aus Berlin hat gerade eine neue Platte veröffentlicht mit Egotronic C'est Moi. Da gibt es Songs der Frühzeit dieser Berliner Band drauf, nochmal neu und frisch aufgenommen. Darauf Hits wie Berlin Calling oder auch Raven gegen Deutschland. Hier kommen sie mit Was soll Das letzte Jahr war wild und exzessiv. Wer hätte vorher schon gedacht, dass es dann so gut lief? So gut. Viel unterwegs, auch im doppelten Sinn. Hui. Die Schande kam und die Schande ging. Schande, Schande. Schliefen am Tag und lebten in der Nacht. Egotronic, damals eigentlich so als C86 8-Bit-Sound-Projekt gestartet und ja, die alten Songs jetzt auch richtig im fetten Punk-Rock-Format. Was soll's, das Ganze vom Album Egotronic, C'est moi. Ihr könnt die Berliner live erleben im Knuster, spielen sie am Freitag, den 17.04. Die Zimmermänner sind auch zu Gast am Freitag und zwar im Nachtasyl. Ein Hund namens Arbeit haben sie gerade eben veröffentlicht im Herbst. Davon hier die große sporadische. Das Licht geht an im Darkroom. Ich sehe was, was du schon lange siehst. Hey girl, how you feel? Ein Kim Kardashian Tomboy und mindestens so street wie Effie Briest. So stürmisch wie das Nordfräulein am Strand von Bullabü, halb gibt sie mir die Spuren, halb sink ich hin. Und schon ist sie verduftet, noch bevor ich ganz erblüh. Was soll der Text, das hat doch keinen Sinn. Voller Truter mit Red Bull. Hey girl, how you feel? Punkrock made in Bangkok, ein Trauermarsch in Dur von Martin Moll. Hey girl, how you feel? Sie lässt gern mal den Eber raus und tanzt mit seiner Sau. Das Ganze wird gefilmt in Super 8. Sie tritt mir die Laternen aus und schläft mit meiner Frau. Und die sagt, es war echt eine super Nacht. Wie ein Klapper von Bordeaux, ein Rapp von Lovio. Die große Sporche, die große Sporche. Ein Lied von Sarkozy, ein Flashmob in Klischee. Die große Sporche, die große Sporche. Ein Oma in Haspik, ein Käse mit Musik. Die große Sporche, die große Sporche. Die Wampe von Brad Pitt, ein Joint mit Helmut Schmidt. Kippe vor dem Sex. Sie stellt eine Runde Fruchtwasser und stellt mich vor als ihren neuen Ex. Weihnachten auf Rapa Nui, Springfield im August, der große Frust. Sie liebt mich und sie liebt Chop Suey. Nicht unbedingt in der Reihenfolge. Die große Sporadische, das waren natürlich ganz klar die Zimmermänner, die alten Herren, naja, so alt sind sie auch nicht, aber die älteren Herren, vielleicht müsste man sagen, spielen im Nachtasyl am Freitag, den 17. April. Dann kommen wir zu Samstag, den 18.04. Robin Hitchcock, der englische Songschreiber, ist zu Gast in der Hasenschaukel. Vom aktuellen Album The Man Upstairs kommt er hier mit Fairies. The fairies in starry skies, the lanterns, the lack of light, reminding you of everything you had. Still missing the pouring rain, you won't return again, you're late and there is nothing more to add. Did you see us by the window, waiting for a sign? We won't rest until we know that you are fine. Final call, the last way back, the lights will go out anytime and you're still around on your own. Did you see us by the window, waiting for a sign? We won't rest until we know that you are fine. Thank you. blow the final note. His fairies are out tonight, but you cannot make it right. It's been forever since you lost that boat. Did you see us by the window, waiting for a sign? We won't rest until we know that you are ja, Robin Hitchcock kann es immer noch. Fairies hörten wir vom neuesten Album The Man Upstairs. Ja, und der ja schon auch etwas ältere Singer-Songwriter in der Hasenschaukel zu Gast am Samstag, den 18.04. Dann ebenfalls am Samstag im Molotow sind Skip and Die zu Gast. Die Band aus Südafrika gab es in der ersten Stunde schon zu hören. Und Peter Cutt spielt im Nordspeicher. Der kommt aus Kanada, hat gerade eben mit We Are The Reckoning eine Platte veröffentlicht. Hier kommt er mit Lay It On Me. Every lie and everything you wish. Lay It On Me, Peter Katz hörten wir. Der Kanadier spielt live im Nordspeicher am Samstag, den 18.04. In der Prinzenbar am Sonntag zu Gast sind Ibeji. Das sind zwei Schwestern, ich glaube sogar Zwillingsschwestern, die aus Kuba kommen, zumindest kubanische Wurzeln haben und die vor einiger Zeit ihr gleichnamiges Album veröffentlicht haben. Wir lauschen mal hier in ihrem Song Oya. Das war der Song Oya von Ibeji. Die beiden Schwestern mit den kubanischen Wurzeln spielen live in der Prinzenbar am Sonntag, den 19. April. Am gleichen Tag im Grünspan ist zu Gast Get Well Soon. Get Well Soon hat im letzten Jahr 2-3 EPs veröffentlicht, also Konstantin Gropper heißt er natürlich mit richtigen Namen. Get Well Soon sein Künstlername und von der Lufthansa heißt EP kommt hier sein Song Staying Home. schönster Schrammel-Lo-Fi-Pop hier von Get Well Soon. Sein Song Staying Home, gerade eben hier zu hören gewesen. Get Well Soon könnt ihr live erleben am Sonntag, den 19. April im Grünspan. Dann noch einen letzten Tipp für Montag, den 20.04. Richard Dawson spielt in Astra-Stube. Der kommt aus Newcastle, ist dort ein ziemlich angesagter Songschreiber und experimenteller Musiker, hat vor kurzem eine LP veröffentlicht mit nur 4 Songs drauf, teilweise sehr, sehr lang. Hier kommt er mit Judas, wie gesagt, Richard Dawson live nächsten Montag, 20.04. in der Astra-Stube.